Finn sah nicht, ob es Doc oder Pando oder jemand von den anderen war. Er schlief beinahe noch, und ehe er begriff, was passierte, rissen sie ihn hoch. Über den Kopf wurde ihm ein Sack gezogen. Irgendwie roch der nach Hühnerdreck. Sie stießen ihn vorwärts und knallten ihn an die Wand neben der Tür. »Ups, Entschuldigung«, sagte jemand. »Knapp daneben, Bobby.« Er wurde zurückgerissen und wieder nach vorn gestoßen, seine Nase blutete und war vielleicht gebrochen. Er schnaufte Blut, würgte, hustete. Sie schleppten ihn in einem mörderischen Tempo, seine zappelnden Füße berührten kaum den Boden. Sie kamen zu einer Treppe und er wurde hinunterbefördert wie ein Schwein die Schlachtrampe. Kurz vor dem Ende ließen sie ihn los und einer der Männer gab ihm einen herzhaften Schubs. Finn schrie in den Sack und stellte sich vor, er würde jetzt 30, 50, 100 Meter tief fallen und unten erwartete ihn der Knochenbrecher tot. Es waren nur 2 oder 3 Stufen. Mit einem Fuß blieb er an der letzten hängen und schlug lang hin. Wieder packten sie ihn. Jedes Mal, wenn er in dem Sack Luft holte, kriegte er Stoff in den Mund und schmeckte das eigene Blut. Frisch und noch warm, garniert mit einem Hauch Hühnerkacke. »Aufhören!« schrie er. »Aufhören, ich krieg keine Luft!« »Denk dir was anderes aus, Bobby«, sagte einer der Männer. »Das mit keine Luft kriegen kommt später.« Seine Knie rammten etwas Hartes. Er bekam einen Schlag mit der flachen Hand in den Nacken und fiel vornüber auf etwas, was sich wie eine Bank anfühlte. »Wir müssen das Omelett wenden, damit's nicht anbrennt«, sagte jemand fröhlich, und er wurde umgedreht. Er schlug um sich und mit einer der Hände traf er etwas Weiches. »Bleib mir vom Sack, Schwuchtel«, sagte eine neue Stimme, und er wurde durch den Sack hindurch geschlagen. »Da darf nur meine Freundin ran.« »Bitte«, sagte Finn. Er weinte und bemühte sich nicht, an dem Blut zu ersticken, das ihm jetzt in die Kehle rann. Seine Nase pochte wie ein entzündeter Zahn. »Bitte nicht, bitte aufhören, ich bin's doch nicht, ich bin nicht Bobby Donovan!« Jemand schlug ihm hart auf die Wange. »Bobby Feeney, du blöder Arsch!« Ein Tuch wurde um den Sack gewickelt. Die erste Stimme sagte, »Jetzt kommt's, Bobby!« Wusch! Warmes Wasser durchtränkte das Tuch, dann den Sack, dann bedeckte es Finns Gesicht. Er sog Wasser ein und hustete es wieder aus. Er hielt die Luft an. Das Wasser floss immer weiter. Irgendwann musste er wieder atmen. Anstatt Luft bekam er Wasser. Er gurgelte, würgte, spuckte es aus, schluckte noch mehr. Es gab keine Luft. Die Luft war weg. Luft war eine Erinnerung an schöne Zeiten, ein ferner Gruß aus der Vergangenheit. Er ertrank. Finn schlug um sich. Das Wasser floss weiter durch die Stofflagen. Kein Gefühl von Wegsacken, kein Friede, nur der Horror von dauerndem Wasser. Er suchte Ohnmacht und fand sie nicht, nur noch mehr Wasser. Endlich hörte es auf. Sie drehten ihn auf die Seite. Er erbrach sich in den Sack. Einer der Männer klopfte sanft darauf herum. »Eine Gesichtspackung aus frischer Kotze«, rief er, »und wir nehmen nicht mal Geld dafür.« Sie drehten ihn auf den Rücken und zerrten den Sack herunter, und er durfte sich mit einer freien Hand das Gesicht abwischen, dabei prustete er unablässig. Schließlich klärte sich sein Blick so weit, dass er Mr. Ludlam sehen konnte, der auf ihn herabstarrte. Weil er oben an der Bank war, schien er auf dem Kopf zu stehen. »Sind Sie jetzt Bobby Feeney oder Finn Murray?« fragte Mr. Ludlam. Zuerst musste Finn zu sehr husten, als dass er antworten konnte. Als es etwas nachließ, sagte er, »Was immer Sie wollen, ich werde drauf schwören, bloß machen Sie es nicht nochmal. Bitte, nicht nochmal!« »Sagen wir mal, Nachforschungen hätten uns davon überzeugt, dass Sie Murray sind und nicht Feeney. Wo ist er?« »Wer?« Mr. Ludlam nickte. Einer der Männer, nicht Doc, nicht Pando, beide waren nicht da, verpasste Finn eine fürchterliche Ohrfeige. Ein Gemisch aus Kotze und Wasser flog durch die Gegend. »Feeney, Feeney, Feeney, wo ist er?« »Ich weiß es nicht.« »Wo ist die Bombenfabrik? Letzte Chance, mein Junge, vor der nächsten Taufe.« Finn hustete, würgte, drehte den Kopf auf die Seite, bäumte sich auf, stockte. »Sie haben gesagt, Papiere, Papiere in einer Aktentasche.« »Zum Teufel mit den Papieren, wo ist die Bombenfabrik?« »Ich weiß nichts von einer...« Mr. Ludlam nickte, das nasse Tuch kam auf Finns Gesicht, das Wasser begann zu fließen. Bald wollte er sterben. Das wollte er mehr als alles andere, aber er starb nicht. Irgendwann wurde er, halb ohnmächtig mit dem kotzegetränkten Sack wieder über dem Kopf, zurück in seine Zelle gebracht. Hunger hatte er keinen mehr, immerhin etwas. Ehe er die Tür schloss, sagte Mr. Ludlam als letztes, »Das muss nicht unbedingt so weitergehen, Finn. Sagen Sie uns, was Feeny mit den Entwürfen gemacht hat? Dann hört das alles auf.«